Das ist der schnöde Mensch, das Erdenkind. Ein Wurm, ein armer Sünder. Schaut, wie ihn selbst der Herr so lieb gewinnt, dass er ihn nicht zu niedrig schätzet und ihm die Himmelskinder, der Seraphinen Heer, zu seiner Wacht und Gegenwehr, zu seinem Schutze setzet.